30. Single. Backe gern Kuchen und schätze hier und da ein gutes Glas Wein. Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Such naturverbunden in ihn für ausgedehnte Wandertouren und mehr. Wenn du schöne Augen hast und kräftige Hände und ein Lächeln mit strahlenden Zähnen, dann schreib mir. Das Kennwort ist Jagdschein.